erklärt euch. Euch kann ich es ja sagen. So hört, ich habe selbst seit einigen Tagen mit ihr ein zärtliches Verhältnis. Tod und Teufel! Was sagt ihr, Sir? Ich sag, ich hege keinen Zweifel und bin vor Freude außer mir. Erzählt doch weiter. Ich hatte gestern schon ein Stelldichein bei ihr, doch als wir eben im vertraulichsten Gespräch, da kommt der Mann, der Narr, der eifersüchtige Kerl gelaufen, mit einem ganzen Rudel Nachbarn. Weiß der Teufel, woher Wind bekommen von der Sache. Kluger kam und tobt und schrie, oh Herzertoll, als ihr noch da wart. Nun, freilich. Doch zum Glück war eben eine Freundin da, die des verwünschten Ankunft eilig uns verriet. Die lieben Weibchen, sie wussten schnell zu helfen. Und sie versteckten mich in einen großen Waschkorb. In einen Waschkorb. Ja, Sir Bach. Nun denkt euch nur. Die gewichtige Statur, ein Gepäppel trag ich drinnen, ganz bedeckt mit alten Linnen, bis der Tänzer stille Flut kühlte meiner Liebe Glut. Ach, Sir, ach, bedenkt nur die gewichtige. Das geht mir wirklich nach. Traurig ist, was euch geschah. Ihr seid herzlich zu beklagen. Alles das habt ihr vertragen. Um die niedliche Flut. Ein was noch, die Liebe tut. Ja, ein was noch, die Liebe tut. Euch vergangen. Ja, beinah, denn hätt ich Lust, läg sie heut noch an meiner Brust. Himmel, Hölle, Fassung, Ruh, wie so schnell kämpft ihr dazu? Ja, sie ist leichte Mühe, wenn man so wie ich gefällt. Und sie hat auch heute früh mich schon wieder hinbestellt. Dann wird ihr Mann das Ungeheuer auf die Vogelbeize gehen. Ein Weibchen fängt es einmal Feuer. Bleib nicht auf halbem Wege stehen, bleib nicht so leicht, bleib nicht so leicht auf halbem Wege stehen. Ihr geht doch hin zur John, euch zu lieben. Ich schon. Tausend Dank, mein werter Sir. Halt dich, was bezahlst du mir? Zeit ist zu uns und stell dich ein. Und das Täubchen wird zu spät. Heut wird alles besser gehen. Heut wird alles besser gehen. Und wir werden glücklich sein. Und wir werden glücklich sein. Welche Hoffnung, welche Freude, wir sind zum Schild ein. Wir sind zum Schild ein. Welche Hoffnung, welche Freude, welche Freude, welche Hoffnung, welche Freude, wir sind zum Schild ein. Wir sind zum Schild ein. Und das Verlangen, wir beide kriegen sicherlich das Weibchen noch zu fangen. Und drehen ihrem Ehemann ein paar gewaltige 98.6 兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream. Gottes Willen, Frau Gevatterin, ihr habt doch nicht wieder den dicken Ritter bei euch? Wieso? Er steckt schon da. Euer Mann hat wieder seinen Raptus bekommen. Er weiß die Geschichte und wird noch einmal Haussuchung vornehmen. Ach, ich Unglückliche, der Ritter ist hier. Sir John, wenn ihr in eurer eigenen Gestalt hinausgeht, so seid ihr verloren. Ach, die Muhme meiner Magd, die dicke Frau aus Brentford, hat einen Rock hier. Gottlob, der wird ihm passen. Sie ist so dick wie er. Folgt mir, Sir John. Mein Mann kennt zwar die dicke Frau aus Brentford nicht, doch hat er verboten, dass sie je in unser Haus komme. Findet er sie, so wird er sie wohl tüchtig durchklopfen. So, jetzt hätte ich ihn gefangen. In der Falle steckt er schon. Lachen nur, du falsche Schlange! Lachen nur! Lachen nur! Lachen nur! Lachen nur!

scheiden muss von diesem eher vergessenen Weibe. Wo habt ihr ihn gefunden, Nachbar? Noch nicht. Sie widersetzt ihn, suchen sie. Allein umsonst, wie ja soll gleich beginnen. Quel chose épouvantable, per aven angerichte deine Söhne ordre. Ihr habt mich gestern ausgelacht, drum sollt ihr heute Zeugen sein von meiner fürchterlichen Rache. Nun denn, in Himmels Namen, ich will nicht sehen, ob ihr euch strebe. Durchsucht das Haus, ich unterwerfe mich. Eine alte Frau. Die Bube unserer Magd ist die dicke Frau aus Brentford. Die Hexe, die Feckel, hab ich ihr nicht das Haus verboten. Ich bitte dich, mein lieber Mann, liebe Nachbarn, lasst doch die arme Frau nicht schlafen. Thank you. Und an dich, Frau, hat der alte Sünder auch geschrieben? Ja, an uns alle beide, und zwar ganz dieselben Briefe. Aber nun ist es erstmal unsere Sache, den fetten Burschen öffentlich zu beschämen. Ihr müsst ihn noch einmal bestellen. Kein besseres Mittel gibt es als Ihren Plan. Hört mich an. Vom Jägern die Meer ist alt. Der Jagen ging in Petrus Wald. Tag aus, Tag ein, in die Nacht. Getraut werden. Oh Himmel, welch ein Strahl von Hoffnung! Tochter, einen köstlichen Plan habe ich, der mit einem Male den ewigen Streit zwischen deiner Mutter und mir in Betreff deiner Verheiratung beendigen soll. Auf Wiedersehen heute Nacht als Frau Speer. Etwas Glücklicheres konnte es nicht geben. Beide wollen einander täuschen. Das gibt mir wohl das Recht, um meine Liebe willen, beide auch ein wenig zu hintergehen. Mein Plan ist fertig. Fenton aber muss alles erfahren. Und du? Oh, komm in welche Gestalt du willst, Bill. Deine Anna wird dich schon erkennen. Thank you. Oh, sein. Das wird schon meine Hirnchen sein. Das wird schon meine Hirnchen sein. Psst, psst, psst, psst, psst. Sir John. Näher zu ihm hingehen. Mein schlunker Hirsch, ich bin es ja. O schlanke Hirschin, bist du da? O schlanke Hirschin, bist du da? Psst, psst, psst, psst. Sir John. Nur still, ist noch wer hier. Thank you. ihr wollt mit mir. Ich gebe mich gefangen. Nun, genug der Strafe und alles sei im Guten beigelegt. Hey, hola, Vater Reich, Vater Reich! Hey, hola, wo sein Madame Reich? Pardieu, ich sei geführt an, ich habe ihn geheiratet. Ein Garçon, es sei nicht Miss Anne, diese rote Elf, es sei so spärlich. Mort de ma vie, je suis furieux. Nun, das ist spaßig genug. Aber wo ist denn nur Anna? Verzeihung, lieber Vater, liebe Mutter. Was? Fenton? Nimm meinen Segen und mache mein Kind glücklich. Oh, dank, teure Vater. Seid glücklich und empfangt auch meinen Segen. Oh, beste Mutter. Nun, Sir John, lasst uns Frieden machen. Und kommt, ihr sollt zu Entchens Hochzeitsfeier eure Leiden bei einer Flut von Sekt vergessen. 这里是歌舞剧场，感谢您的收听，欢迎继续关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的节目。